Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Der heutige Unterricht, liebe Geschwister, und wir fahren fort mit unserer wunderschönen Aqidah-Reihe. Und Alhamdulillah, ich bin sehr, sehr erfreut, dass die Brüder und Schwestern sehr, sehr ernsthaft mitmachen. Und das ist wirklich in der Tat sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, damit wir auch, insha'Allah ta'ala, unser Glauben lernen. Denn der Muslim, wenn er seinen Glauben lernt, dann wird er diesen Glauben zu schätzen wissen. Andernfalls nicht. Und seht ihr nicht, viele Muslime, sie reden so billig über ihre Religion, weil sie nicht den Wert dieser Religion kennen. Andere aber, wenn du sie über den Islam fragst, du siehst ihre Augen voller Tränen, dass ihr Herz bebt, dass ihre Gesichtsfarbe sich ändert, weil sie den Wert dieser Religion kennen. Und sie wissen, dass nichts wertvoller in dieser Dunya ist, als die Religion Allahs subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azza wa jal uns richtige Liebe in unseren Herzen zu dieser Religion geben. Daher, aber das ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir lernen, was bedeutet unsere Religion. Andernfalls können wir auch nicht den Wert erkennen. Und ich finde das Beispiel so wunderschön, wenn einer ein Juwel besitzt, aber er denkt, dieser Juwel wäre ein einfacher Stein. Wie geht er mit dem Juwel um? Der lässt ihn hier und dort liegen und vernachlässigt ihn. Aber der andere, der dessen Wert kennt, er weiß zum Beispiel, dieser Juwel kostet 1,5 Millionen Euro. Er wird nicht mal seine Frau an diesem Juwel lassen, richtig? Na, das ist die Sache, liebe Geschwister. Deswegen lasst uns den richtigen Wert unserer Religion erkennen. Und wenn man den Wert dieser Religion erkennt, wallahi al-azim, alle anderen Glaubensrichtungen sind nur reine Zeitverschwendung für einen. Alle anderen Glaubensrichtungen sind nur eine reine Zeitverschwendung für einen, weil wir haben die wahre Religion. Inna dina inda Allah, al-Islam. Sagt alle die Ayah, inna dina inda Allah, al-Islam. Das ist die Religion bei Allah subhanahu wa ta'ala, der Islam. Und es gab niemals in der gesamten Geschichte eine andere Religion als den Islam. So einfach ist das. Ob manchen Leuten diese Worte gefallen oder nicht. Die anderen Himmelsreligionen, wie man sie bezeichnet, um andere Leute anzulügen, von Musa a.s. und von Jesus a.s., sie waren nichts anderes als Muslime und sie haben nur diesen Islam zu den Menschen gebracht. Keine andere Religion hat Allah subhanahu wa ta'ala jemals für die Menschheit bestimmt. Deswegen lasst euch nicht anlügen. Es gibt nur eine einzige Religion. Und es gab nur eine einzige Religion. Und es wird nur eine einzige Religion geben, mit der Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Allah azza wa jal, der Allmächtige. Und wer spricht wahrhaftigere Worte als er? Er sagt uns im Koran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ min al-khasirin. Und derjenige, der, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wer eine andere Religion erstrebt als die des Islam, so wird sie nimmer von ihnen angenommen werden. Akzeptiert Allah etwas anderes als den Islam? Das heißt, du kommst zurück zu Allah mit Christentum, mit Judentum, mit Buddhismus, mit Hinduismus, mit Faschismus, mit Karnevalismus. All das, womit du zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrst, Allah Azza wa Jal wird es nicht von dir annehmen. Im Gegenteil, Allah sagt, das sind die Verlierer, sprich das sind die Leute, für die das Höllenfeuer bereitet wurde. Denn das Höllenfeuer ist nur für die Kuffar, für die Ungläubigen, für die Sünder durch und durch, die Allah Azza wa Jal und seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht gehorcht haben. Und wer auch immer etwas anderes erstrebt, begehrt als den Islam, nimmer wird es von ihm angenommen werden, sagt Allah. Und am Tage der Auferstehung gehört er zu den Verlierern. Eine klarere Eier. Das ist die klarste Eier im gesamten Koran. Daher, liebe Geschwister, strebt nach der wahren Religion, nach der wahrhaftigen Religion. Man sieht, manche Leute, sie wollen diese Religion den Menschen, was, attraktiv oder unattraktiv machen? Unattraktiv machen. Deswegen siehst du die Medien, wenn sie über den Islam reden, über welche Themen reden sie immer? Was seht ihr so im Fernsehen oder in den Zeitungen? Na? Steinigung. Als erstes Steinigung, ja? Obwohl, sie sollten erstmal in der Bibel lesen, was mit Steinigung dort gemeint ist, ja? Zum Beispiel, subhanallah al-azim, da gibt es ganz andere Strafen, die sie nicht erwähnen. Ja? Aber uns ist das egal, liebe Geschwister, was sie für Kritikpunkte haben an unserer Religion oder nicht. Wir sagen, wir sind Muslime, wir glauben an den gesamten Koran und der gesamten authentischen Sunna. Ob sie wollen oder nicht. Das ist unsere Religion. Wir gehören nicht zu denjenigen, die dann sagen, okay, das gefällt den Menschen, also nehme ich das auch an. Und das gefällt den Menschen nicht, das lasse ich. Allah subhanahu wa ta'ala spricht schwere Worte, warnende Worte an diese Leute. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Glaubt ihr etwa an einen Teil der Schrift des Koran und lasst einen anderen Teil aus? وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Es gibt solche Leute. Die nehmen sich das, was ihnen gefällt und lassen das, was ihnen nicht gefällt. Aber der Name Islam bedeutet der sich Unterwerfende. All die gesamte Religion ist von Allah. Und Allah möchte, dass wir dieser Religion folgen. Ja, ayyuha alladhina amanu, dukhulu fis silmi kaffa. O ihr, die ihr glaubt, tretet vollständig in die Religion herein. Das heißt, vollständig bedeutet die gesamte Religion. Und lasst bloß keinen anderen Teil aus, denn ihr wollt doch Muslime sein. So werdet ihr den Erfolg haben, wenn ihr die gesamte Religion annimmt. Und wir sollten versuchen, als Muslime nach dieser Religion zu leben. Das ist wirklich der Erfolg in dieser Dunya und in der Akhira. Möge Allah Azza wa Jal uns unter den Erfolgreichen schreiben. Der Glaube an die Propheten, liebe Geschwister. Damit machen wir heute inshallah ta'ala weiter, nachdem wir das letzte Mal über den Glauben an die Bücher gesprochen haben und davor der Glaube an die Engel und davor der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, das ist jetzt die vierte Glaubenssäule und wir haben den Iman. Dieses Wort hat sicherlich jeder von euch schon gehört, liebe Geschwister. Aber der Glaube, wenn wir Muslime über den Glauben sprechen, dann meinen wir nicht die Bedeutung, dann meinen wir nicht die Bedeutung von Menschen, die es falsch verstehen könnten. Wenn wir Muslime über den Glauben sprechen, dann meinen wir nicht das, was andere Menschen über den Glauben denken. Jetzt, was meint man hier in Deutschland über den Glauben? Wann sagt man, ich glaube? Was meinen jetzt die hiesige Bevölkerung hier in Deutschland mit Glaube? Na? Aber noch mehr, na? Ansichtssache. Einmal Ansichtssache, na? Hat mit Zweifel zu tun. Zumeist, wenn es nichts gibt, was fest ist, dann glauben wir. Ist der Glaube so bei uns im Islam? Antwort, nein. Diese Religion ist die Religion des Beweises. Und versteht dieses, liebe Geschwister. Niemand kann die Prinzipien dieser Religion ändern. Niemand kann diese Religion ändern, denn das ist die Religion des Beweises. Alles, was aus deinem Mund, der wahrhaftig sein muss, herauskommt, muss mit einem Beweis belegt sein. Aus Koran oder aus der authentischen Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jal sagt, قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Gebt euren Beweis, wenn ihr wahrlich wahrhaftig seid. Willst du wahrhaftig sein? Dann gib deinen Beweis und deinen Beweis entnimmst du nicht aus deiner Logik oder aus deinem Verstand heraus. So wie wir heute Leute haben. Ich fühle. Ich denke. Ich spüre. Wir sind keine Sufis, liebe Geschwister. Wir haben eine Religion des Beweises. Das heißt, das, was wir sagen, steht entweder im Koran oder in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und daher darf nicht jeder in dieser Religion sprechen. Nicht jeder, der sich Muslim nennt, darf in dieser Religion sprechen. Denn diese Religion, sie braucht Wissen. Sie benötigt Wissen. Denn weil die ganzen Unwissenden gesprochen haben, haben wir jetzt so viele Katastrophen in dieser Religion, liebe Geschwister. Ich habe eine Frage an euch. Kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der Botschaft, mit der alle Propheten kamen, dient Allah einzig und allein. Richtig? War das nicht die Botschaft? Das war die Botschaft aller Propheten. Dafür hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 Jahre unter seinem Volk verweilt und er war derjenige, der den Leuten den wahren Tauhid beibringen wollte, dass Allah subhanahu wa ta'ala einzigartig ist in seiner Herrschaft, in der Anbetung. Niemand darf so anbeten außer Allah subhanahu wa ta'ala und in seinen wunderschönen Namen und Eigenschaften. Daher hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich abgemüht, den Menschen dieses beizubringen. Aber seht her, wenn ihr sogar in die islamischen Länder geht, dann seht ihr Leute, die was anbeten. Was kennt ihr, was man alles anbetet? Na? Die Toten. Man nennt sie Awliya. Man sagt Awliya, das ist ein Wali. Bete ihn an. So hörst du von diesen Leuten. Subhanallah al-Azim. Hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 Jahre unter seinem Volk verweilt, damit die Leute wohin wieder zurückkehren zum? Zum Schirk, zum Götzendienst. Und wir haben das Thema schon bereits behandelt, liebe Geschwister. Dafür war Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht da. Was sehen wir noch, was die Leute anbeten in der heutigen Zeit? Kühe. Wallahi al-Azim. Einer schiebt seine Kuh vor sich, ja, aber er muss voraus sein, ja. Sie darf nicht schneller sein als er, weil er muss sie beschützen. Wenn irgendwas ist, wenn jemand einen Hamburger haben möchte, ist er sofort da und beschützt die Kuh, ja. Subhanallah al-Azim, schaut mal, was Allah Azza wa Jal mit Kreaturen machen kann, wenn er nichts Gutes für sie vorgesehen hat, dass sie sogar Kühe anbeten. Was wird noch angebetet in der heutigen Zeit? Na? Gelüste, liebe Geschwister. Einer ist den gesamten Tag hinter den Frauen hinterher, der andere hinter dem Geld. Das sind ebenfalls alles Götter, wenn sie dich von der Rechtleitung Allahs subhanahu wa ta'ala ablenken. Was noch? Die Sonne. Die Sonne und andere Himmelskörper, liebe Geschwister. Auch das alles wird in der heutigen Zeit immer noch angebetet. Und das ist die größte Katastrophe, die es auf dieser Welt gibt. Der Schirk, dass Leute, die nicht ihren Herrn Allah subhanahu wa ta'ala kennen, die gesamte Schöpfung wem zuschreiben? Einer Sonne, die untergeht. Oder einem Stein, der nicht hören und nicht sehen und nicht schaden kann. Und andere Dinge, die der Islam uns verboten hat anzubeten. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. Das deswegen, weil Allah Azza wa Jal, was ist die? Die Wahrheit. Und all das, was sie neben Allah anbeten, ist was? Lüge. Lüge. Lüge, liebe Geschwister. Aber das ist das Verwerfliche, dass man uns heute etwas vom Weihnachtsmann erzählt, dass man uns heute etwas vom Weihnachtsmann und vom Osterhasen erzählt. Manche glauben daran, aber sie glauben nicht an Allah. Ey Wallah. Der glaubt an den Weihnachtsmann. Der hat richtig Yakin im Weihnachtsmann. Er sagt dir, ja, Weihnachtsmann. Das ist, mach Iman daran. Der macht Iman an den Weihnachtsmann und an den Osterhasen. Habt ihr mal einen Osterhasen gesehen? Nicht wirklich, hä? Ja. Und der Weihnachtsmann ist meistens so ein Mann, der vorher sich so eine Schnapsflasche reingepfiffen hat und dann läuft er ein bisschen komisch herum, hä? Aber das ist die Sache, liebe Geschwister, dass es Leute gibt, sie kennen nicht den Weg der Rechtleitung, nicht den wahren Weg der Huda, aber subhanallah, sie glauben an etwas, wallahi, was es nicht wert ist, angebetet zu werden. Und das ist der Glaube der Kuffar, und daher wird Allah subhanahu wa ta'ala sie für ewig im Höllenfeuer bestrafen. Möge Allah azza wa jal uns mit nichts anderes sterben lassen als mit dem Islam. Der Glaube an die Propheten. Liebe Geschwister, und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, und ich habe zwei Unterrichtsreihen dafür vorgesehen, weil dieses Thema tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Allah Azza wa Jal, er erwählt von der Menschheit aus, wen er möchte. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er besitzt das Recht von der Schöpfung, die er erschaffen hat, diejenigen auszuwählen, denen er eine höhere Rangstellung gibt als anderen Leuten. Allahs Recht. Du darfst hier nicht kommen und sagen, warum hat der eine bessere Stellung als ich? Allah, er wollte es so. Warum sind wir nicht die Sahaba gewesen, sondern Allah hat andere Leute als Sahaba erwählt, weil Allah Azza wa Jal sie bestimmt hat, weil sie die reinsten Herzen nach den Propheten hatten. Daher hat Allah Azza wa Jal ihnen diese großartige Gnade gegeben, dass sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam begleiten durften, liebe Geschwister. Und welche Ehre diese großartigen Sahaba gehabt haben. Wallahi al-Azim, jeder soll wissen, all unsere Taten, die wir jetzt machen, stehen in den Lohnbüchern von wem? Von Sahaba, denn sie haben sich über die gesamte Welt verbreitet. Sie haben kein Stück Erde gelassen, wo sie nicht den Tawhid ausgerufen haben. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kommt her, ihr Leute, zu einem erfolgreichen Geschäft. Wenn ihr erfolgreich sein möchtet, dann sagt diese Worte, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und ihr werdet in dieser Dunya das beste Leben haben. Und im Paradies werdet ihr zu denjenigen gehören, denen Allah Azza wa Jal alle Gnaden geben wird, die sie sich nur wünschen. Allahu Akbar. Möchtest du nicht zu diesen Dienern gehören? Möchtest du nicht zu denjenigen gehören, die im Paradies ein ewiges Leben haben? Und die im Paradies alles bekommen werden? Nichts wird ihnen vorenthalten von dem, was sie begehren. Möchtest du nicht ein Leben haben im Paradies, wo es keine Sorgen, keinen Kummer, keine Ungerechtigkeiten, keine Krankheiten gibt, sondern du wirst das schönste Leben jeden Tag leben und Allah hat nicht so etwas im Paradies gestellt wie die Langeweile. Es gibt sowas nicht. Nicht, dass einer denkt, ach, wenn alles gut läuft, dann wird mir langweilig. A'udhu billah, Allah, du hast gar nicht verstanden, was das Paradies bedeutet. Da gibt es keine Langeweile, liebe Geschwister, denn der Genuss erreicht keinen Höhepunkt. Allahu Akbar. Der Genuss erreicht keinen Höhepunkt. Es gibt immer wieder einen neuen Genuss. Wenn du eine Frucht isst und diese Frucht zu Ende gegessen hast und du bist erstaunt über den Geschmack, dann nimmst du eine erneute Frucht. Dieselbe, aber sie schmeckt anders und besser. Allahu Akbar. Willst du dir das entgehen lassen? Allah Azza wa Jal, er möchte für seine Diener das Beste. Aber die Diener sind sich selbst gegenüber ungerecht, liebe Geschwister. Möge Allah Azza wa Jal uns zu gerechten Muslimen machen. Allah Azza wa Jal hat die Propheten entsandt zu den Menschen, die er auserwählt hat, subhanahu wa ta'ala. Und sie waren die reinsten Menschen, liebe Geschwister. Und diese edlen Menschen hatten eine Aufgabe, dass sie zu ihren Völkern gehen und diesen Völkern erklären, dass sie sich von der Götzenanbetung abwenden müssen, hin zur Anbetung von Allah Azza wa Jal, der alles in dieser Welt erschaffen hat. Allahu khaliku kulli shay. Allah ist der Erschaffer von allem. Was möchtest du anbeten? Etwas Erschaffenes oder denjenigen, der alles erschaffen hat? Wähle aus. Wisst ihr, dass es manche Leute gibt, Wallahi al-Azim, Allah hat ihnen keine Rechtsleitung gegeben. Sie möchten lieber etwas anbeten, was Allah erschaffen hat, anstatt wen anzubeten? Denjenigen, der alles erschaffen hat. Ist das verständlich? Hat diese Person verstanden? Du sagst nein. Deswegen danke Allah, dass er dich nicht zu diesen Menschen zählt. Und so schickte Allah subhanahu wa ta'ala seinen ersten Gesandten zu den Menschen. Wer sagt mir, wer war der erste Gesandte? Nicht Prophet. Wer war der erste Gesandte in der Menschheitsgeschichte? Bila. Nuh alayhi salam. Man sagt im Deutschen Noah. Das war der erste Gesandte, der zu diesem ungläubigen Volk entsandt wurde, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Er kam als Rechtleiter, als Licht, als Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, damit er den Menschen erklärt, dass sie sich abwenden sollen von der Götzenanbetung und Allah azza wa jal ihren einzigen Herrn anbeten müssen, der ihnen alles im Leben geben kann, worum sie ihn bitten, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal sagt im Koran und er beschreibt sich subhanahu wa ta'ala und wie wunderschön sind die Ayat, die Allah subhanahu wa ta'ala beschreiben, liebe Geschwister. Allah azza wa jal sagt, ihm gehören die Schätze zwischen Himmel und Erde. Wonach fragst du? Möchtest du etwas von der Erde? Allah kann es dir geben. Möchtest du etwas vom Himmel? Eine schöne Wachtel oder eine andere schöne Vogelart. Allah kann es dir geben. Alles, was zwischen Himmel und Erde ist, gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Warum fragst du einen armen Mann? Würdest du einen armen Mann fragen, ob er dir Geld gibt? Du weißt selber, er kann dir nichts geben. Und so ist es mit dem Götzendienst. Warum dienst du etwas, was dir nichts nützen kann? Wallahi al-Azim, dieselbe Person, der eine Götze dient, wenn man ihn sagt, geh zu diesem armen Mann, zu diesem Bettler und sag ihm, gib mir 1 Million. Der sagt dir, willst du dich über mich lustig machen? Richtig? Sagt er das nicht? Was will er von der Götze? Soll die Götze ihm das geben, was er möchte? Der arme Mann, der kann vielleicht noch ein paar Sachen drehen. Der kann noch eine Bank überfallen und ihm ein bisschen Geld geben. Aber was soll die Götze machen? Das ist das Unverständliche, liebe Geschwister, bei den Menschen, weil Allah subhanahu wa ta'ala diesen Menschen keine Rechtleitung gegeben hat. Nuh a.s. wurde entsandt zu seinem Volk und sie haben, wal'iyadhu billah, Götzen angebetet. Nuh a.s. kam als ein Gesandter zu ihnen, der ihnen Tawhid beibringen wollte. Der ihnen beibringen wollte, wie Allah azza wa jal mit diesen Leuten zufrieden ist, wenn sie dieses und jenes machen. Nuh a.s. kam, indem er ihnen gesagt hat, betet niemand anderen an außer Allah. Subhanallah. Und es wird eine strenge Strafe geben, wenn ihr Allah nicht anbetet. Aber was hat Allah immer gemacht? Hat er die Gesandten zuerst geschickt, dass sie den Menschen sagen, passt auf, eure Karten sind bereits gelegt. Dass sie diesen Menschen sagen, euer Schicksal ist bestimmt, ihr werdet alle vernichtet. So hat Allah die Gesandten nicht geschickt. Sondern sie haben erstmal den Menschen erklärt, dass das, was sie anbeten, keinen Schaden und keinen Nutzen hat. Aber wenn sie Allah anbeten, so ist er der Wahrhaftige, den sie anbeten können. So hat Allah Azzawajal mit voller Barmherzigkeit diese Propheten entsandt, liebe Geschwister. Und schaut, was das verdorbene Volk von Nuh alayhi salam gesagt hat. Sie haben gesagt, inna lanaraka fi dalalim mubin. Wir sehen dich, o Nuh, in was? Was? In deutlichem Irrtum. Wir sehen, o Nuh, dass du dich in deutlichem Irrtum befindest. Und jetzt fasst auf. Wen hat Allah zu wem geschickt? Allah schickt den Gesandten Nuh a.s., weil dieses Volk auf dem richtigen Weg war? Antwort, nein. Weil sie Abgeirrte waren, Irregehende waren. Allah schickt sie zu diesem Volk und diese Leute sagen, wir sehen dich, o Nuh, in deutlichem Irrtum. Eine Frage, was sagen die Leute hier über dich, wenn du praktizieren bist? Wir sehen dich in deutlichen Irrtum. Aber sie sagen das nicht so genau, sondern man umschreibt das viel mehr. Man umschreibt das viel mehr Al-Qaida. Seid ihr auch alle Al-Qaida? Habt ihr dort Mitgliedsverträge so? Ja? Mashallah. Sowieso alles. Wenn einem die Sprache ausfällt, dann sagt man was? Al-Qaida. Im Al-Qaida. Ich dachte, die gibt's nicht mehr, aber naja. Allahu alam, wer sie wieder neu gegründet hat von den Geheimdiensten. Möge Allah diese Leute bloßstellen vor allen Menschen, dass sie sehen, welche niedrigen Kreaturen das sind. Deswegen, liebe Geschwister, wir haben Leute gehabt in der Zeit von Nuh a.s. Er kam mit der Rechtleitung, er sollte ihnen beibringen, was die richtige Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und sie sagten zu ihm, wir sehen dich ja nur im deutlichen Irrtum. So sagte er, qala ya qawm, laysa bi dalala, o mein Volk, ich bin nicht im Irrtum. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Aber ganz gewiss bin ich ein Gesandter von Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Wer ist falsch von uns beiden? Subhanallah. Wir kommen zu den Menschen, wir erzählen ihm, was die Wahrheit ist, und du bist für sie der Verrückte. Denkt nochmal nach. Der Weihnachtsmann ist gut, auch wenn er einen Bart hat. Ja? Warum machen sie den Weihnachtsmann mit Bart im Übrigen? Also heißt das, Bart gehört zur Rechtschaffenheit bei ihnen. Hä? Gehört zur Rechtschaffenheit. Hä? Warum machen sie ihn ein Bart? Frage, wenn sie Jesus malen, und wallahi, das ist nicht Jesus, den sie malen, das ist vielleicht ihr Großvater. Wenn sie ihn malen, wie malen sie ihn? Mit was? Mit einem Bart. Subhanallah al-Azim. Jesus hat einen Bart. Mit denen identifizieren sie sich doch. Und der Weihnachtsmann, mit denen identifizieren sie sich doch, hat auch ein Bart. Und ich denke, jeder Hase hat auch ein bisschen Bart im Gesicht, oder? Tayyib, aber passt auf, wenn wir ein Bart tragen, dann kommt wer? Der Staatsschutz. Qaida. Nur damit ihr seht, wie ihre Waage ist. Wallahi, ihre Waage ist total umgedreht, liebe Geschwister. Sie wissen, dass das zur Rechtschaffenheit gehört. Wallahi al-Azim, sie wissen, dass dieser Bart zur Rechtschaffenheit gehört, aber du darfst ihn nicht tragen. Ein Bruder sagte mir sogar, und haltet euch fest, und die, die sitzen, sollten sich auch festhalten. Er ging zu einer konvertierten Schwester, Allah hat ihr die Hidayah gegeben. Möge Allah Azza wa Jalla allen, die ein reines Herz haben, zum Islam konvertieren lassen. Er ging, um sie zu heiraten. Dann ging er zu dem Vater. Und dieser Vater war ein Kafir, er war kein Muslim, seine Tochter ist aber zum Islam konvertiert. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dieser Vater von ihr, der Kafir, hatte einen Bart. Als der Bruder, der ebenfalls einen Bart hatte, weil er den Propheten Muhammad s.a.w. lieb und ihm folgt, er kam in das Haus dieses Vaters herein und er sagte, ich möchte deine Tochter heiraten. Der Vater hat ihn gehasst wegen seinem Bart, aber er hat selber einen. Ja, weil das ein islamischer Bart. Ja, sein islamischer Bart. Aber sein Bart ist ein archäologischer Bart. Yani style. Ja, Stiftstyle. Subhanallah. Das ist das, was wir euch erklären möchten, liebe Geschwister. Dass alles, was sie machen, richtig ist. Aber wenn wir etwas machen, das ist immer falsch. In ihren Augen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns erzählt, dass diese Zeit der Verwirrung kommen wird. Wallahi al-Azim, so sagte er, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dieser Zeit wird ein Wahrhaftiger als was hingestellt? Als Lügner. Und der Lügner als Wahrhaftiger. Habt ihr diese Zeit? Seid ihr Zeitzeugen über diese Zeit? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das vor 1400 Jahren gesagt. Hat das vor 1400 Jahren gesagt, liebe Geschwister. Nuh alaihi salam, er kam mit voller Barmherzigkeit zu diesem Volk, damit sie den Tauhid lernen, damit sie Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbeten. Aber sie haben gedacht, Nuh alaihi salam ist selber im Irrtum und so wollten sie weiter ihren Gelüsten folgen. Und die haben Götzen damals angebetet, liebe Geschwister. Der Shaitan hat ihnen diese Schritte eröffnet, damit sie zum Schluss bei der Götzendienerei landen. Aber Nuh alaihi salam, er wollte das Beste für sie. Nur, liebe Geschwister, bei Allah gibt es ein Gesetz. Wer nicht bereit ist, die Wahrheit anzunehmen, Allah ist hart im Bestrafen. Bist du hochmütig, wenn jemand zu dir sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Schaut, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran. Innahum kanu, idha qila lahum La ilaha illallah. Yes? Wenn zu ihnen gesagt wurde, La ilaha illallah, dann haben sie sich hochmütig verhalten. Weil sie nicht die Wahrheit angenommen haben, haben sie diesen Hochmut gehabt. Und dieser, wal-iyadu billah, dieser Hochmut, er wird die Person, die der Wahrheit nicht folgt, für ewig im Höllenfeuer verdammen lassen. Liebe Geschwister, wenn wir über den Glauben der Propheten sprechen, dann sagen wir erstmal, dass ein Muslim, der an Allah Azza wa Jal und den jüngsten Tag glaubt, dass er die Gesandten und Propheten allesamt bestätigen muss. Wenn wir sagen, die Bestätigung der Gesandten und der Propheten, dann meinen wir damit, ein Muslim muss alle Gesandten und Propheten, die uns erwähnt wurden, bestätigen. Das ist der Glaube von einem Muslim. Ich denke, es gibt viele hier, die in diesem Raum sitzen, die noch nie etwas von dem Propheten vielleicht Idris gehört haben. Idris ist erwähnt im Koran. Aber viele kennen ihn nicht. Wenn einer dir sagt jetzt, glaubst du an Idris, sagst du ihn nicht. Ich kenne ihn nicht persönlich, daher kann ich nicht an ihn glauben, das passt nicht. Nein, weil Allah ihn erwähnt hat im Koran, musst du an ihn glauben. Hat Allah alle Propheten im Koran erwähnt? Antwort? Nein. Aber musst du an alle glauben, über die Allah subhanahu wa ta'ala spricht? Antwort? Ja. Und es gibt welche, und wir kommen gleich dazu, liebe Geschwister, die wurden nicht erwähnt im Koran und auch nicht in der authentischen Sunna. Musst du trotzdem an ihnen glauben? Antwort? Ja. Warum? Weil ein Muslim an alles glaubt, was Allah Azza wa Jal und sein Gesandter ihm gesagt haben. Aber jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Die Bestätigung bedeutet hier nicht nur, dass man den Propheten kennt, liebe Geschwister. Zum Beispiel, viele sagen dir, ja, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sie erwähnen ihn mit Namen. Sie kennen ihn. Aber schaut mal, was Allah subhanahu wa ta'ala über die Juden im Koran sagt. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Denjenigen, denen wir das Buch gegeben haben, Allah meint die Juden, kennen ihn, das bedeutet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Kennen Sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antwort? Ja. Das heißt, haben Sie Kenntnis von Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antwort? Ja, sind Sie Gläubige? Warum nicht? Warum sind Sie keine Gläubigen? Wer sagt mir das? Na? Ah, schaut mal, liebe Geschwister. Es ist nicht nur ausreichend, dass wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennen, allgemein, sondern, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns dieses über die Juden bestätigt. Diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, die Juden, kennen ihn, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Und jetzt geht es weiter. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ Und ein Teil von ihnen لَيَكْتُمُونَ الْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Aber ein Teil von ihnen verleugnet die Wahrheit, obwohl sie Bescheid wissen, liebe Geschwister. Es reicht nicht nur aus für dich als Muslim, dass du sagst, ja, ich kenne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damit hast du noch nicht den Propheten richtig bestätigt, sondern, liebe Geschwister, zumindest solltet ihr eine Sache wissen, die Juden, die nicht an Muhammad sallallahu alaihi wasallam geglaubt haben, sie haben diesen Glauben nicht sichtbar den Menschen gegenüber gezeigt. Aber tief in ihrem Herzen wussten sie, das ist der Gesandte Allahs. Wer? Die Juden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er stand manchmal und dann kamen Juden zu ihm. So berichtet Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu warda, Überlieferung ist bei At-Tirmidhi und Abu Dawud und Sahih, liebe Geschwister. كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَصُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Die Juden haben beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genießt. Die Juden, als sie bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestanden haben, haben sie was? Genießt. Wenn ein Muslim niest, er macht Hatschi. Was sagst du ihm? Na? Yarhamukallah. Was bedeutet Yarhamukallah? Möge Allah dir Barmherzigkeit geben. Schaut mal, was haben die Juden gemacht? Als sie wussten, dass sie niesen werden, das heißt, dass sie nur so gespürt haben, dass sie niesen müssen, dann sind sie in die Nähe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen. Yarjuna an yaqula lahum Yarhamukumullah. Sie haben sich dabei erhofft, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihnen sagt, möge Allah mit euch barmherzig sein. Möge Allah mit euch barmherzig sein. Denn der Dua vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist angenommen. Das heißt, sie wussten ganz genau, wenn ich jetzt niese, und sie haben nicht leise genießt, sondern laut, so dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das hören konnte, dann haben sie gehofft, dass er sagt, möge Allah mit ihm barmherzig sein. Aber der Prophet Muhammad sallallahu sagte, فَيَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ Allah soll euch recht leiten und euch eure Angelegenheiten gut machen. Aber nicht Allah soll mit euch barmherzig sein. Allahu Akbar. Das heißt, liebe Geschwister, was entnehmen wir aus dieser Überlieferung? Yalla, filtert man. Ihr Rechtsgelehrten. Na. Dass die Juden an ihn? Und so war es immer mit ihnen gewesen. Sie haben dieses nicht nach außen gezeigt, aber tief im Herzen haben sie daran geglaubt. Eine Frage, warum stellen sie sich neben ihn hin und erwarten, dass er sagt, möge Allah mit euch barmherzig sein, wenn er überhaupt kein Gesandter ist? Warum? Eine Frage, warum? Also haben sie an ihn geglaubt, aber der Glaube war nicht sichtbar gewesen. Barakallahu fikum. Ich meine jetzt, einer erzählt euch, der und der ist Prophet in der heutigen Zeit, ja? Gehst du hin und sagst ihm, mach bitte Bittgebete für mich, oh Prophet. Ja oder nein? Ihr werdet es nicht tun, weil ihr überzeugt seid, er ist nicht der Gesandte oder ein Prophet. Aha. Aber waren sie überzeugt, dass er nicht der Gesandte ist? Nein. Sie wussten, dass er der Gesandte ist. Und Allah hat das bestätigt. Sie kennen ihn, wie sie ihre Söhne kennen, ihre Geschwister. Das heißt, es ist nicht nur ausreichend, wenn wir über die Bestätigung sprechen, dass wir den Propheten nur kennen, sondern wir müssen, liebe Geschwister, hier noch zusätzliche Dinge entnehmen. Gemeint ist die Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Ehrung zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Stellung, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. All dieses ist verbunden mit der Bestätigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wer behauptet, dieses zu tun, dass er ihn liebt, sallallahu alaihi wasallam, und dass er ihn die Stellung gibt, die er verdient, sallallahu alaihi wasallam, und dass dieser ihn ehrt, dann muss er in letzter Konsequenz ihm folgen. Wo ist die Befolgung der Muslime zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, ich erinnere mich über eine Person, der eine folgende Geschichte erzählte. Und es ist Sheikh Muhammad Hassan, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn bewahren und ihm Gesundheit geben, er ist momentan krank. Sheikh Muhammad Hassan hat erzählt, er war einmal in einer Sitzung und dann kam einer von diesen abgeirrten Leuten, ja, die denken, dass sie auf dem richtigen Weg wären. Er kam zu Sheikh Muhammad Hassan und er sagte zu ihm, was soll das mit deinem Bart? Wer hat das gesagt? Ein Kafir oder ein Muslim? Hä? Wer hat das gesagt? Ein Muslim. Er sagt zu ihm, zu Sheikh Muhammad Hassan, was soll das mit deinem Bart sein? Dann sagt dem Sheikh Muhammad Hassan Worte, die ihr euch alle merken solltet. Er sagte, ich habe diesen Bart, weil ich dem besten Menschen der Welt folge. Wem folgst du? Ich habe den Bart, weil ich dem besten aller Menschen folge. Wem folgst du? Stalin? Maxus? Fidel Castro? Immer noch am Zühn? Vielleicht unter der Erde? Macht er weiter. A'udhu billah. Wem folgst du? Schaut mal die Antwort, die er ihm gegeben hat. Wenn er ihm sagt, ich folge dem besten Menschen der Welt. Was ist, wenn er das kritisiert? Auf diese Antwort gibt es keine Gegenfrage mehr. Auf diese Antwort gibt es keine Gegenfrage mehr. Deswegen, liebe Geschwister, Wallahi al-Azim, ihr folgt dem besten Menschen der Welt. Sollen sie uns einen besseren Menschen bringen, den sie folgen? Finden Sie eine Antwort? Allah hat bereits bestimmt, wer der beste aller Menschen ist. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, und wir wissen, die Propheten sind sowieso die besten Menschen. Er sagte, Kuntu imamun nabiyin. Ich bin der Imam aller Propheten. Und das hat der Prophet s.a.w. gesagt, Wallahi al-Azim, und er ist der Wahrhaftige, ohne dabei arrogant zu sein. Denn Allah azza wa jal hat ihm diese Stellung gegeben. Du folgst Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Schäme dich nicht. Wallahi al-Azim, jeder andere sollte sich schämen, etwas zu folgen, was Allah nicht erlaubt hat zu verfolgen. Möge Allah uns auf der Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befestigen. Ha? Liebe Geschwister, es reicht nicht, dass du nur den Propheten kennst, sondern du solltest auch Liebe zu diesem Propheten haben, ihn ehren, ihn respektieren, seine Stellung kennen und dann folgst du ihm dabei. Was ist der Unterschied zwischen einem Gesandten und einem Propheten, liebe Geschwister? Es gab welche unter den Gelehrten, sie haben gesagt, ein Gesandter ist ein Prophet und ein Prophet ist ein Gesandter. Das heißt, haben sie einen Unterschied gemacht? Antwort? Nein. Aber Allah hat eine deutliche Ayah uns hinterlassen in Surah Al-Hajj, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala, und ich lese nur den Teil der Ayah vor, den wir brauchen. Er sagt subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ. Wir haben vor dir, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weder einen Gesandten noch einen Propheten geschickt. Das heißt, Allah hat was? Hä? Zwischen Prophet und Gesandten Unterschied. Allah hat zwischen Prophet und Gesandten unterschieden in Surah Al-Hajj in der Ayah 52, liebe Geschwister. Deswegen sagen die Gelehrten, der Gesandte ist derjenige, der ein Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Eine Scharia. Nennen wir die Scharia, die Muhammad s.a.w. bekommen hat. Fakat. Welche Scharia hat er bekommen? Muhammad s.a.w. Welches Gesetz hat er bekommen? Den Koran. Welches Gesetz hat Isa bekommen? Jesus. Den Injil. Und gehört nicht zu denjenigen, die das nicht wissen. Wallahi, wir haben von einem Araber, der in einem islamischen Land aufgewachsen ist, gehört, er dachte, Muhammad s.a.w. hat den Injil bekommen. Das ist das Problem, wenn du nur Babul Hara guckst und diese ganzen schmutzigen Sendungen im Fernsehen. Dann verdreht sich auch dein Verstand. Möge Allah unser Verstand immer reinhalten. Ha? Und Moses hat welche Scharia bekommen? Die Tora. Richtig. Das sind die Gesetze, die sie bekommen haben, diese Gesandten, liebe Geschwister. Das heißt, der Gesandte ist derjenige, der ein Gesetz von Allah bekommen hat und mit dessen Verbreitung beauftragt war. Das heißt, diese Botschaft musste an die Menschen gelangen. Der Prophet allerdings ist derjenige, dem auch offenbart wird, ihm wird offenbart, natürlich, aber, liebe Geschwister, er verbreitet das Gesetz desjenigen, der vor ihm von den Gesandten war. Mafhum? Mafhum oder nicht? Ich erkläre nochmal. Der Gesandte ist derjenige, der ein Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Muhammad sallallahu alaihi zum Beispiel den Koran. Und natürlich die Sunna, das, wenn wir den Koran meinen, natürlich die Sunna erklärt den Koran, liebe Geschwister. Und dieser Gesandte war verpflichtet, dieses zu verbreiten. Der Prophet, er bekommt auch Wahi, er bekommt Offenbarung, aber er verbreitet das Gesetz, was von dem Gesandten vor ihm war. Das heißt mit anderen Worten, jeder Gesandter ist ein Prophet, aber nicht jeder Prophet ist ein Ahsantum. Und manche fügen noch etwas hinzu als Unterschied, und das ist akzeptabel, dass ein Gesandter immer zu einem Volk der Ungläubigen geschickt wird. Zu einem Volk der Kuffar entsandt wird, liebe Geschwister. Während ein Prophet geschickt wird, auch zu einem Volk von Gläubigen und anderen, aber er muss halt die Dauer vervollständigen. Na, der Gesandte wird immer zu einem Volk von Kuffar entsandt. Wir wissen, das Volk von Nuh a.s. waren sie mehrheitlich Gläubige? Antwort? Nein. Das Volk von Jesus, von Isa a.s., waren sie mehrheitlich Gläubige? Das Volk von Moses, Musa a.s., waren sie mehrheitlich Gläubige? Nein. Und auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wurde zu diesen Qurayshiten, zu diesen Kuffar geschickt, damit er ihnen den Tauhid erklärt, liebe Geschwister. Jeder Gesandte wird zu einem ungläubigen Volk entsandt. Das ist, was manche Gelehrten gesagt haben. Aber der Prophet, er vervollständigt nur die Dauer, egal an wen, ob er ein Gläubiger ist oder nicht. Wie viele Propheten wurden entsandt? Abu Dharr, radiyallahu anhu arda, er sagte, Qultu ya Rasulallah, ich sagte, O Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wasallam, kam il Anbiya, wie viele Propheten gibt es? Faqala, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 124.000. Er sagte, es gab 124.000 Propheten. Wie viel? 124.000 Propheten. Abu Dharr fragte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie viele Propheten gibt es? So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gab 124.000 Propheten. So fragte er weiter, Qultu ya Rasulallah, ich sagte, O Gesandte Allahs, Kamir Rusul, wie viele Gesandte gab es? So sagte er, 313. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, ist umstritten unter den Gelehrten. Ibn Hibban, rahimullah ta'ala, sagt, sie ist sahih. Und auch Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, sagt, sie ist sahih. Und es gab welche unter den Hadith-Gelehrten, sie sagten, diese Überlieferung hat sogar den Status von den Bedingungen von Imam Muslim, rahimullah ta'ala. Aber tatsächlich ist das eine umstrittene Überlieferung. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimullah ta'ala, sagt, Einige der Gelehrten haben sie als authentisch gezeichnet und andere nicht. Ganz gleich. Das ist für uns keine große Sache, ob einer die als authentisch oder nicht authentisch sieht. Wir wissen auf jeden Fall, Allah hat viele Propheten entsandt. Lasst uns über die Eigenschaften der Propheten sprechen, liebe Geschwister. Erstmal, diese Propheten, sie sind Menschen. Diese Propheten sind Menschen. Und natürlich, der eine wird sich jetzt wundern und sagen, warum erwähnt er jetzt, dass diese Propheten Menschen sind? Ist doch klar für uns. Nein, das ist nicht klar, weil es wieder spezielle Muslime gegeben hat, die haben gesagt, die Propheten wären aus, was wisst ihr, aus Licht. Aus Licht. Das sind die tänzelnden Muslime, die viel tanzen. Breakdance jeden Tag, Party. Ihr wisst wer. Die sagen, die Propheten wären aus Licht. Und sie sagen, als der Prophet Muhammad s.a.w. gelaufen ist, dann gab es keinen Schatten von ihm. Also, Beweis ist, er ist aus Licht. Deswegen, liebe Geschwister, warum lernen wir unsere Akida? Damit wir nicht irgendeinen Schwachsinn glauben. Hört, was der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, und Allah erwähnt das im Koran mit den Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. Na, ich sehe schon. Ein müder Haufen. Na, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيْهِ. Sprich, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sollte sprechen, ich bin nur ein Mensch wie ihr. Ich bin nur ein Mensch wie Abiyok Licht. Kein Licht, sondern ein Mensch. Allah subhanahu wa ta'ala hat beschrieben, woraus er einen Mensch erschaffen hat. Min sulalatin min tin. Allah hat uns aus Erde erschaffen. Der Ursprung der Menschen ist Erde, wie er Adam a.s. aus dieser selbigen erschaffen hat, liebe Geschwister. Das bedeutet, dass wir wissen, ein Prophet ist auch aus Fleisch und Blut und er hat keine andere Erschaffung als die Erschaffung der anderen Menschen. Er besteht aus Fleisch und Blut und ist ein Mensch und alles andere, was man euch erzählt, liebe Geschwister, diese Leute haben keinen Beweis dafür. Welche Eigenschaften hatten die Propheten noch? Sie sind Männer gewesen. Es gab niemals eine Frau als Prophetin. Natürlich in der heutigen Zeit finden wir eine in Bayern, die auch zu viel LSD genommen hat. Die erzählt den Leuten dann, dass sie eine Prophetin ist. Und es gibt Leute, die glauben ihr, die machen Iman an ihr. Der macht das Dirk mit ihr. Und die folgen ihr. Erstmal eine Frau. Ich frage euch, gab es jemals in der gesamten Menschheitsgeschichte eine Frau als Prophetin? Antwort? Nein. Taib, wer sagt mir, warum gab es keine Frauen als Prophetin? Stau. Warum gab es keine Frau als Prophetin? Hä? Die Propheten machen Dawa, sie müssen nach Länder reisen und die Dawa verbreiten und die Botschaft. Und die Frau ist halt körperlich etwas schwächer. Und Allah schneiden wir uns. Natürlich, die Männer, die Propheten, sie waren alle Männer. Und ihre Aufgabe war, dass sie Dawa machen. Und diese Dawa haben sie im Geheimen und im öffentlich gemacht. Sie mussten immer verfügbar sein für die Menschen. Okay. Wen willst du nehmen von den Frauen, Propheten? Du sagst, ihr kommt mal um die Ecke. Komm mal, machen wir da was zusammen. Ja, es würde Leute geben, die sowas machen. Aber das ist nicht die Eigenschaft der Propheten, liebe Geschwister. Sie waren Männer, weil sie überall diese Dawa machen konnten. Die Frauen auch bekommen was? Ihre Menstruationsblutung. Hätten sie vorbeten sollen in dieser Zeit? Waren die Propheten immer die Vorbeter? Na, natürlich. Und so weißt du, dass es viele verschiedene Gründe gab, dass es immer Männer waren. Nicht, dass man uns sagt, ihr seid, wie heißt das Wort hier? Männergesellschaft. Wie heißt das? Alhamdulillah. Ihr kümmert euch gar nicht darum, weil ihr schon eine seid. Das heißt Patriarchismus. Richtig? Inshallah, sagen wir nichts Falsches. Falls das ein versautes Wort war, bitte sagt uns das. Aber ich denke, es heißt Patriarchismus. Ha? Du bist noch in der Schule. Nein. Alhamdulillah. Ich musste gerade ein paar Jahre zurückdenken, aber subhanallah, ist nicht mehr alles so intus bei mir. Auf jeden Fall, diese Sache war immer nur Männern vorbehalten, dass sie Propheten gewesen sind. Auch die Propheten als Eigenschaft, sie sterben, liebe Geschwister. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surah Al-Anbiya, in der Ayah 34, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Und wir haben für kein menschliches Wesen vor dir, ja Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ewiges Leben bestimmt. Klar oder nicht? Ja oder nein? Wir haben für dich, ja Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, für kein menschliches Wesen vor dir, ewiges Leben bestimmt. Wenn du nun stirbst, werden sie dann ewig leben. Wer will kommen und sagen, ich lebe, obwohl der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gestorben ist, innaka mayyit wa innahu mayyitun. Du wirst sterben und sie werden sterben. Allahu Akbar. Ha. Warum erwähnen wir das? Wer sagt mir das? Warum erwähnen wir, dass die Propheten tot sind? Na? Ja, es gibt Leute, die sagen, der Prophet ist noch am Leben. Und wenn er noch am Leben ist, weil er lebendig ist, können sie auch von ihm verlangen. Können sie von ihm verlangen. Aber subhanallah al-azim, Allah hat uns klar gesagt in diesem Koran, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Du wirst sterben und sie werden sterben. Das bedeutet, liebe Geschwister, Allah azza wa jal hat für jeden Menschen den Tod bestimmt. Er wird sterben, aber mit einer Ausnahme, und das ist eine sehr, sehr wichtige Ausnahme, der Prophet, bevor er stirbt, wird ihm die Wahl gegeben von Allah subhanahu wa ta'ala, ob er hier ewig in dieser Dunya leben möchte oder ob er zu Allah zurückkehren möchte. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لَنْ يُقْبَدَ نَبِيٌ قَدْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرْ. Niemand von den Propheten wird, die Seele von einem Propheten wird niemals vorher genommen, bevor ihm nicht der Platz, sein Platz im Paradies gezeigt wird und er dann entscheiden kann. Eine Frage, wenn der Prophet seinen Platz im Paradies sieht, begehrt er noch die Dunya? Antwort, nein. Wallahi al-Azim, wer würde das überhaupt, liebe Geschwister? Hört euch diese wunderschöne Überlieferung an. An Aisha radiallahu anha, qalat. Aisha radiallahu anha sagte, kunna natahaddath أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة. Sie sagte, wir haben darüber gesprochen, dass der Prophet niemals stirbt, bevor ihm nicht die Wahl gegeben wird, zwischen Dunya und Akhira zu entscheiden. Was haben wir gesagt? Was wird ihm von der Akhira gezeigt? Der Platz im Paradies. Na? Dann kam der Zeitpunkt des Todes von Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم, als er sehr krank geworden ist. Dann haben sie ihn beobachtet. Aisha radiallahu anha wa ardaha, sie hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beobachtet in diesen letzten Sekunden. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurz vor dem Tod, ma'alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina was-shuhada was-salihin wa hasun ulaika rafiqa. Allahu akbar. Sie hat ihn beobachtet. Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht? Er hat gar nicht mit Aisha gesprochen, sondern er sagte für sich, ich möchte mit denjenigen zusammen sein, denen Allah die Gnade gegeben hat, von den Propheten, von den Wahrhaftigen, von den Märtyrern und den Rechtschaffenen, welch gute Gefährten sie sind. Dann sagte Aisha radiallahu anha, فَظَنَنَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَيَّرْ. Dann wussten wir, dass Allah ihm die Wahl gelassen hat. Allahu Akbar. Welcher Prophet würde hier in dieser Dunya bleiben, wo er doch wusste, dass die Akhira das wahre Leben ist, liebe Geschwister. Und das ist ein schöner Beweis für uns, dass wir niemals die Dunya erstreben sollen, sondern unser wahres Zuhause ist die Akhira. Möge Allah uns nur nach der Akhira streben lassen. Schaut mal, subhanallah al-Azim, was für eine wunderschöne Überlieferung. Der Prophet Hat er hier Frauen gehabt, die er geliebt hat? Antwort ja. Hat er Sahaba gehabt, mit denen er sehr gerne zusammen war? Antwort ja. Stellt euch nur vor, Abu Bakr und Umar sind deine Freunde. Das reicht. Das reicht. Du brauchst niemand anderen mehr. Subhanallah. Er hatte tugendhafte Frauen. Er hatte Sahaba, die ihn geliebt haben. Die ihn am meisten in dieser Dunya geliebt haben. Und trotzdem hat er sich für wen entschieden? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Hast du dich auch für Allah entschieden? Würdest du es lieben, heute zurück zu deinem Herrn zurückzugehen? Ich bin mir sicher, auch wenn ihr mir das nicht sagt, die meisten würden sagen nein, aber sie sagen es nicht. Ich bin mir sicher. Ganz sicher. Wisst ihr warum? Weil der Mensch die Dunya liebt. Allah sagt das im Koran. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira. Aber nein, ihr liebt die Dunya, das Schnelle, das Schnelle. Und ihr vernachlässigt was? Die Akhira. Wenn einer heute zu dir kommen würde und er würde dir sagen, schau mal, hier hast du vier wunderschöne Frauen. Und er würde dir die vier schönsten Frauen von der gesamten Welt bringen. Nehmen wir an, es wäre nicht haram, du guckst sie an. Würdest du noch an Akhira denken, ganz im Ernst? Hä? Antwort? Nein. Du würdest nicht mehr an Akhira. Ja. Für dich wäre die Sache klar, was du an diesem Tag zu tun hast. Aber schaut mal, liebe Geschwister, das ist der Unterschied. Du siehst doch hier wunderschöne Frauen in dieser Welt, aber du weißt ganz genau, dass es noch schönere Frauen wo gibt im Paradies. Aber ist man geduldig? Antwort? Nein. Malik ibn Dinar sagt über die Frauen im Paradies. Er sagte, im Paradies gibt es wunderschöne Paradiesfrauen. Und genießt diese Worte. Im Paradies gibt es wunderschöne Paradiesfrauen. Wenn Allah den Paradiesbewohnern nicht bestimmt hätte, dass sie nicht sterben, dann würden sie sterben aufgrund der Schönheit dieser Frau. Möchtest du immer noch diese vier Frauen? Oder möchtest du die Frau? Aber das ist klar. Du sagst mir, ja, du hättest mich fast überzeugt, jetzt bring mir die vier Frauen. Nein. Du musst lernen, die Dunya zurückzustellen, um die Akhira mehr genießen zu können. Schaut mal, subhanallah, derjenige, der in diesem Leben Alkohol trinkt, was bekommt er? Bekommt er Berauschendes im Paradies? Antwort? Nein, er bekommt das nicht. Warum? Weil er voreilig war. Das heißt, das Berauschende im Paradies ist nicht hier wie das wie der Alkohol hier. Das macht keine Kopfschmerzen und betrübt einen, liebe Geschwister. Bei Allah gibt es nur das Beste. Denkt ihr, im Paradies laufen Besoffene rum? Oder was? Das ist anders. Aber weil er vorgezogen hat alles, kriegt er es später nicht. Oder einer, der in dieser Welt Seide angezogen hat, der bekommt im Paradies keine Seide, obwohl die Männer im Paradies wunderschöne grüne Kleidung aus Seidenbrokat haben werden. Allahu Akbar. Wunderschön werden sie sein. Möge Allah Azza wa Jalla uns von ihnen machen, liebe Geschwister. Ja? Eine Eigenschaft, eine weitere von den Propheten ist, dass sie Diener sind. Sie sind keine Götter. Sie sind keine Heiligen, sondern sie sind Diener, jeder einzelne von ihnen, sogar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so wie es in einer Überlieferung bei Al-Bukhari heißt, er sagte zu den Sahaba, übertreibt nicht in meiner Person, wie, mit wem übertrieben wurde? Mit Isa alaihi salam. Was heißt das? Welche Position hat man ihm gegeben? Ein Gott, wal-iyadu billah. Oder der Sohn von einem Gott. Deswegen, wir sagen, nein, liebe Geschwister, der Prophet ist nur ein Diener, wie auch ein Gesandter, ein Prophet und alle Menschen und auch sogar die Engel, die gewaltigsten Engel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Maryam, in kullu man fi samawati wal ard, illa ati rahmani abida. Alles zwischen Himmel und Erde wird am Tage der Auferstehung nicht zurückkehren, denn als Diener. Alles. Wer ist da, der uns heute noch betrügen könnte? Diese Dinge, die ich euch gerade erwähne, liebe Geschwister, wisst ihr, wie viele Millionen von Muslimen in die Irre gegangen sind, weil sie dieses nicht kennen? Der eine oder andere sagt sich vielleicht, warum erzählt er uns das? wir wissen, warum wir das erzählen. Und noch besser, die Gelehrten wissen, warum sie diese Themen in der Akida schreiben, weil sie wissen, dass es abgeirrte Leute gibt, die haben etwas anderes angebetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und für heute den letzten Punkt, nächstes Mal machen wir weiter, liebe Geschwister. Diese Propheten sind fehlerfrei. Sie sind fehlerfrei. Das bedeutet Masum. Allah gibt ihnen Offenbarung und sie handeln nach dieser Offenbarung. Wenn man den Propheten daher in der Offenbarung, passt auf meine Worte, in der Offenbarung Fehler zuschreibt, dann hat man sie wem zugeschrieben? Allah subhanahu wa ta'ala. Kräftig, gewaltig, ja wallah. Der Prophet ist fehlerfrei. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das bedeutet, was er gesagt hat, hat er nicht aus Gelüsten gesagt, sondern es war eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala, wie Allah azza wa jal in Surah An-Najm sagt, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Und er spricht nicht aus Begierde, es ist vielmehr eine Offenbarung von seinem Herrn. Schaut mal, er spricht nicht aus Begierde, sondern es ist eine Offenbarung von seinem Herrn. Bedeutet hier, liebe Geschwister, dass dieses von Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm gesandt wurde, damit er danach handelt. Und die Gläubigen mit ihm. Sie sind fehlerfrei, die Propheten. Was sie sagen, ist Gesetz. Nicht, dass du das anzweifelst. Wenn du einen wahren, authentischen Hadith hast, dann musst du als Muslim danach handeln, ansonsten bist du ein Sünder. Bist du ein Sünder? Daher ist es wichtig, dass ein Muslim danach handelt, weil dieses ist von Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister. Wir sagen, sie sind fehlerfrei. Aber wir sagen auch, die Propheten, wenn sie auch keine großen Sünden machen, so sind sie nicht bewahrt vor Dingen, die uns wie Fehler erscheinen. Nochmal. Wenn die Propheten keine großen Sünden machen, stellt euch vor, ein Prophet, er sagt zu den Leuten, betet keine Götzen an und macht es selber. Er sagt zu ihnen, trinkt keinen Alkohol, aber trinkt es selber. A'udhu billah. Allah hat sie davor bewahrt, dass sie große Sünden machen. Aber wenn Allah sie auch vor großen Sünden bewahrt hat, so gab es trotzdem Situationen, wo es Propheten gab, die das Bessere verlassen haben. Ich möchte dieses erklären, liebe Geschwister, damit wir das nicht falsch verstehen. Musa a.s., ihr wisst, was hat er mit einer Person gemacht? Er hat ihn, getötet. Na, Frage, wollte Musa ihn töten? Antwort, nein. Sondern Musa a.s. hat ein Streitgespräch mitbekommen. Zwischen einem Gläubigen und einem Nichtgläubigen. Also wem wollte er zur Seite stehen? Den Gläubigen. Also hat er denjenigen, der Probleme gemacht hat, etwas geschubst. Aber er hatte nicht die Absicht gehabt, ihn zu töten. Aber weil Musa so kräftig war, hat ein kleiner Schubser ausgereicht, um ihn zu töten. Das war nicht gewollt. Und er hat in dieser Situation einen Gläubigen verteidigen wollen. Die Propheten selber machen keine großen Sünden. Auch Yusuf a.s., und leider wird das in einigen Tafsir erwähnt, dass Yusuf a.s., als er von dieser attraktiven Frau, die eine gewaltige Stellung hatte, als sie ihn begehrte, dann haben manche gesagt, Yusuf wollte das Schändliche mit ihr machen, möge Allah uns bewahren. Und das ist zurückzuweisen, ganz klar, weil wir lieben die Wahrheit mehr als jede andere Sache, liebe Geschwister, sondern die Gelehrten erklären, dass Yusuf alayhi salam zu dem Zeitpunkt, als diese Frau zu ihm kam, um mit ihm das Schändliche zu tun, warum hat Yusuf alayhi salam hier nicht das Schändliche mit ihr gemacht? Es passierte Folgendes. Er hatte einen Gedankenblitz, weil der Shaitan kommt. Aber was hat Yusuf alayhi salam gesagt dann sofort? Ma'adallah. Und schon hat Allah ihn bewahrt. Dieser Gedankenblitz, ist das Sünde? Antwort? Nein. Denn wir werden nicht für was zur Rechenschaft gezogen? Für unsere Gedanken. Für unsere Gedanken. Sonst wären wir alle vernichtet. Allahu alam, was ihr und ich alle so in den Gedanken haben. Besser, wir erwähnen das nicht untereinander, selbst nicht dem besten Freund gegenüber, um ihn nicht in eine Fitna zu bringen. Nicht, dass er dann dieselben Gedanken möchte. Möge Allah uns bewahren. Deswegen, liebe Geschwister, passt auf, wie die Sache hier gewesen ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er einmal Besuch gehabt hat von Abdullah ibn Ummi Maktum, den großartigen Sahabi, der blind war, der kam und wollte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wissen haben. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn stehen gelassen und ist weitergezogen, um mit den Führern der Quraishiten was zu machen? Die Dawah. Das heißt, hat er was Schlechtes gemacht? Antwort: Nein. Deswegen sagt man hier, Tarkul Aula, man hat das Bessere verlassen. Es gab etwas Besseres in dieser Situation, aber trotzdem hat man nicht gesündigt wie ein Sünder in seinem Fall sündigt. Aufpassen, liebe Geschwister, die Propheten sind nicht wie wir. Okay? Die gucken keinen Frauen nach. Und sie trinken keinen Alkohol. Und sie machen keine Wettspiele. Und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass sie fehlerfrei sind. In der Überbringung der Botschaft heißt nicht, dass sie manchmal in ihrem Leben das Bessere verlassen haben. Und wenn wir das auch als Sünde nennen wollen, denn Allah, er hat das auch als Sünde genannt, als Adam a.s. etwas vergessen hat. Allah hat das als Sünde genannt. Deswegen aufpassen mit den Begriffen, liebe Geschwister. Wenn wir dann lesen, dann sollten wir den Tafsir dazu lesen. Was ist hiermit gemeint? Die Sünde ist nicht wie jede Sünde. Und deine Sünde ist nicht wie die Sünde von einem Propheten. Daher, wenn sie auch etwas Falsches in dieser Art und Weise, wie ich es erklärt habe, gemacht haben, dann haben sie das nicht wiederholt. Dann haben sie nicht darauf beharrt. Yunus a.s., der ebenfalls geschickt wurde, um sein Volk zu dem Guten zu bringen, liebe Geschwister, sie waren alle nicht gläubig. So hat Yunus a.s. dieses Volk sehr, sehr traurig verlassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Wal ihn verschlingen lassen. Und Yunus a.s. hat die gesamte Zeit Dhikr in dem Bauch von diesem Wal gemacht. Yunus a.s. ist vorher gegangen, bevor Allah ihm das erlaubt hat. Warum? Yunus a.s. war traurig. Sie wollten die Sonne anbeten und nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Also ist er gegangen. Deswegen sagte er, Subhanak. La ilaha illa ant. Subhanak inni kuntu minal zalimin. Gepriesen seist du, der keine Mängel hat. Der keine Mängel hat, ja Allah. Und er spricht mit Allah. Es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Ich gehöre zu den Ungerechten. Das heißt, vergib mir das, was ich gemacht habe. Deswegen, wenn wir das verstehen, liebe Geschwister, dann wissen wir auch, was der Stellenwert der Propheten war. Dass wir bloß nicht etwas Falsches über die Propheten sagen, was manche Leute gesagt haben. Ich schließe hiermit erstmal ab, inshallah ta'ala. Und das nächste Mal reden wir noch über weitere Themen, über die Propheten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf einem geraden Weg befestigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Wissen nützlich machen und uns am Tage der Auferstehung mit dem Besten aller seiner Diener auferstehen lassen. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Wir haben, liebe Geschwister, das letzte Mal darüber geredet, was es bedeutet, den richtigen Glauben, natürlich von Ahlus Sunnah wal Jama'a, denn das ist die einzigst errettete Gruppe, liebe Geschwister, was es bedeutet, an die Gesandten zu glauben. Und das letzte Mal haben wir schon den ersten Teilunterricht gemacht und heute, inshallah ta'ala, werden wir diesen Unterricht beenden. Die Bestätigung der Gesandten. Reicht es aus, dass ich einfach Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Namen kenne? Ich weiß, es gibt einen Propheten oder es gab einen Propheten, der hieß Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Reicht das, dass ich einfach nur Kenntnis über ihn habe? Wird mich das vor dem Höllenfeuer bewahren? Antwort: Tfadl. Nein, weil die Juden haben ja sozusagen heutzutage auch noch Kenntnis von ihm, aber sie akzeptieren ihn nicht. Insofern muss man auch ihn akzeptieren und seine Geschichte sozusagen. Du hast alles zu 100% richtig gesagt, aber jetzt fehlt für mich das Wichtigste. Der? Der Beweis. Na? Der Bruder sagt, Richtig und sehr gut und ausführlich. Es reicht nicht nur aus, Kenntnis über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu haben, denn das hatten auch andere Völker vor uns, liebe Geschwister. Und da habe ich gesagt, ich brauche den Beweis für diese Sache. Wer kann mir den Beweis nennen? Shadi? Das ist klar, aber wir haben die Eier genannt, wo Allah Azza wa Jal etwas über sie sagt, dass sie Kenntnis haben über den Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja, ya'rifunahu? Nee, ya'rifunahu, al-Yahud, ya'rifunahu, kama? Na, sie kennen ihn, die Juden, bedeutet, sie kennen Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Bedeutet, sie haben Kenntnis von ihm? Antwort ja. Aber hat Allah ihnen dafür das Paradies versprochen? Das bedeutet, die Sache ist nicht nur verbunden mit der Kenntnis zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, sondern die Sache ist verbunden, liebe Geschwister, mit der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit der wahrhaftigen Liebe zu ihm. Eine Frage, liebst du etwas mehr in dieser Dunya als Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung bei Imam Muslim, die Leute, die ich am meisten liebe von meiner Umma, sie kommen nach mir. Allahu Akbar. Passt auf, vielleicht gehören wir dazu. Sie kommen nach mir. Einer von ihnen würde sich wünschen, seine Familie und sein Vermögen herzugeben, um mich einmal zu sehen. Allahu Akbar. Wenn du testen möchtest, ob du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahrlich, wahrhaftig liebst, dann schaue, ob deine 350 Euro Kröten, ob sie dir wichtiger sind, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur ein einziges Mal zu sehen. Würdest du sogar deine Familie hergeben, nur damit du Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal siehst? Das sind die wahrhaftigen Gläubigen, denen Allah Azza wa Jal die schönsten Paradiesgärten versprochen hat, liebe Geschwister. Die Propheten sind fehlerfrei. Was bedeutet, sie sind fehlerfrei? Das ist sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir das verstehen. Abdullah, tfadl. Sehr gut, sie sind fehlerfrei im Überbringen der Botschaft. Bedeutet, du musst wissen, dass wenn ein Prophet etwas sagt über die Botschaft, dann ist das nichts als die Wahrheit. Naam, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ma yakhruju min lisani illa al-haqq. Nichts spricht meine Zunge aus, nichts verlässt meine Zunge außer die Wahrheit. Naam. Okay? Das bedeutet, fehlerfrei bedeutet, dass sie in der Botschaft wahrhaftig sind. Du darfst nicht an das zweifeln, was sie dir sagen. Wenn sie dir etwas versprechen, dann ist das genauso, wie sie es dir versprochen haben, denn sie haben diese Botschaft von niemand anderem bekommen, außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, liebe Geschwister, die meisten Gelehrten sind sich darüber einig, ein Prophet macht was? Keine großen Sünden. Darüber sind sich die meisten Gelehrten einig. Aber manche Gelehrte sagen, sie machen kleine Sünden. Was ist aber hier gemeint mit kleinen Sünden? Manchmal ist auch was gemeint, was haben wir gesagt? Dass sie einfach nur... Tarkul Aula bedeutet das Bessere verlassen, wie im Fall von... Richtig, Abasa wa Tawalla, die Sura kennt ihr alle, liebe Geschwister, als ein Sahabi, Abdullah ibn Ummi Maktum, zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, um Wissen von ihm zu erlangen, da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn stehen lassen und ist stattdessen zu den Quraischiten gegangen, um sie ebenfalls zu diesem Weg zu rufen. Das heißt nicht, dass er etwas Schlechtes gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Aber das Bessere wäre, dass er hier den großartigen Sahabi, der blind war, ein Blinder war, zu dieser Religion hätte weiter rufen sollen und ihm das Wissen geben sollte. Das wäre das Bessere in diesem Sinne gewesen. Na, mehr war das nicht, liebe Geschwister. Wenn ein Prophet Sünden begeht, nicht auf die Weise, wie wir sie begehen. Ganz wichtig. Na, was haben wir gesagt über das Ereignis mit Yusuf alaihi salam? Als die Frau Yusuf alaihi salam begehrt hat, hat Yusuf alaihi salam das Abscheuliche machen wollen? Hat Yusuf alaihi salam das Abscheuliche machen wollen, sondern? Nein. Sondern? Was haben wir gesagt? Was war das lediglich? Er hatte kurz einen Gedanken und dann sagt er, A'udhu billah. Er hatte einen Gedankenblitz. So wie Shaitan uns immer versucht, in die Irre zu führen. Aber als er gesagt hat, Ma'ad Allah, und merkt euch das, wann auch immer eine schöne Frau an euch vorbeikommt und euch anguckt, mit euren Werten sowieso nicht. Aber es gibt auch Frauen, die stehen auf Werte. Wann auch immer eine hübsche Frau kommt, um jemanden zu verführen, was sagen wir? Ma'ad Allah. Ich denke, das war nicht so entschlossen wie ihr. Also wenn ihr das so unentschlossen vor der Frau sagt, dann wird euch, subhanallah, möge Allah uns bewahren. Ma'ad Allah. Allah schütze mich davor, das zu tun, was sie von mir verlangt. Yusuf a.s. hat Liebe, und das ist die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat das Gefängnis in Kauf genommen, anstatt das Abscheuliche mit dieser Frau zu tun. Wisst ihr, wie viele Jahre Yusuf a.s. im Gefängnis saß dafür? Zwischen 7 und 14 Jahren. Wallahi al-Azim, frag mal nur eine normale Person. Du hast die Möglichkeit, eine wunderschöne Frau, die noch eine Stellung hat, nicht nur, dass sie wunderschön ist, sondern sie ist reich, sie ist angesehen. Du hast die Möglichkeit, mit einer Frau das Abscheuliche zu tun oder 13 Jahre oder 14 Jahre in das Gefängnis zu gehen. Was werden die meisten dir sagen? Hä? Was denkt ihr, was werden die meisten machen? Und das ist der Unterschied zwischen einem, der Allah über alles liebt, der nicht mal seine Gelüste im Vordergrund stellt, auch wenn er diese Gelüste liebt. Sobald er weiß, Allah liebt eine Sache nicht, dann entfernt er sich von dieser Sache, ganz gleich, wie sehr er selber diese Sache liebt. Subhanallah al-Azim. Dann machen wir ab dieser Stelle weiter. Die Propheten, liebe Geschwister, sie haben die besten Charaktereigenschaften. Ihr solltet wissen, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist ja derjenige, der seine Schöpfung erschaffen hat. Ala ya'lamu man khalaqa. Weiß er denn nicht, Allah subhanahu wa ta'ala, was er erschaffen hat? Was er erschaffen hat? Allah kennt jeden einzelnen Mensch, seine Stärken und seine Schwächen. Und Allah azza wa jal weiß, ob dieser Mensch ein guter Mensch ist oder nicht. Und Allah Azza wa Jal hat eben diesen Propheten die besten Charaktereigenschaften gegeben. Es bleibt einem nur eine einzige Wahl. Man muss sie lieben. Ich meine, subhanallah al-Azim, der eine oder andere, der schon viele Geschichten gehört hat über die Propheten. Liebst du ihn, obwohl du ihn nicht gesehen hast? Antwort. Wer von euch liebt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Inshallah, das will ich stark hoffen. Wir haben sonst einen Keller, ja, für die, die ihn nicht lieben. Schaut mal, subhanallah al-Azim, wenn wir sagen, wir lieben alle Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wer von uns hat ihn gesehen? Kann sein, dass ihn jemand gesehen hat. Wo? Im Traum. Im Traum. Hat jemand ihn schon mal im Traum gesehen? Na? Nicht gesehen, aber. So, im Körper. Oh, Kamel mit Verschleier. Verschleiert. Na, natürlich, wenn wir sagen, wir haben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, dann fragen wir, wie sah er aus? Denn wir haben tatsächlich wunderschöne Überlieferungen, die uns genau detailliert beschrieben haben, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgesehen hat. Wenn einer jetzt zu uns kommt und er sagt, ich habe eine Person gesehen, er war alt, aber wunderschön und er hat weißes Haar gehabt und einen weißen Bart. Und grüne Augen, was sagen wir zu ihm? Na, du hast Sheikh Muhammad Hussein Ya'qub gesehen, aber nicht den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na, oder wenn er sagt, ich habe eine Person gesehen, er war dick und er war rund und er hatte schwarzes Haar und sah ungepflegt aus, was sagen wir ihm? Wen hat er gesehen? Na? Sie selber. Na, schaut. So, Schluss mit lustig. Sondern wir wissen, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie viele graue Haare hat er gehabt? Subhanallah, selbst das wissen wir. Ismail? 7? Nein? 3? 13 bis 20. Es gibt verschiedene Überlieferungen. Wir wissen ganz genau, wie viele graue Haare Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hatte. Welche Augenfarbe hatte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Hä? Welche Augenfarbe? Also ich schließe ein paar Farben aus, nicht gelb und nicht rot und nicht grün und nicht blau. Jetzt solltet ihr es wissen. Er hatte... Braun? Genau, falsch. Sondern er hatte schwarze Augen. Und es wird beschrieben in einem Hadith, sie waren so dunkel, dass man dachte, er hätte Kuhl darauf versetzt, weil sie so schwarz geglänzt haben. Allahu Akbar. So schöne Augen hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehabt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war nicht groß und er war auch nicht, sondern wenn er mit Leuten gelaufen ist, die groß waren, ist er nicht besonders als kleiner Mann aufgefallen. Und wenn er mit Männern gelaufen ist, die klein waren, war er nicht besonders als großer auffällig. So war Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Mitte von jeder Sache. Weder hatte er gekraustes Haar, noch feines Haar gehabt, sondern er hatte etwas dazwischen. Und wallahi, was für eine wunderschöne Botschaft für diejenigen, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Traum sehen. Ein Gelehrter der heutigen Zeit, er sagte bei Allah, und niemandem habe ich das erzählt, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam 47 Mal im Traum gesehen. Allahu Akbar. Eine Frau sogar hat einen Sheikh angerufen, sie hat ihm gesagt, ich möchte dich sofort hier sehen. Und ihr kennt unsere Mütter, die kennen keinen Spaß. Wenn sie was wollen, dann muss diese Sache passieren. Eine Frau, eine ältere Frau in Ägypten, sie hat gesagt, ich möchte sofort, dass dieser Sheikh hierher kommt. Dann ist der Sheikh hingegangen, ein bescheidener Sheikh, subhanallah al-Azim, obwohl er 1000 Arbeiten hat. Er ist hingegangen zu dieser Mutter. Sie hat ihm gesagt, ich weiß nicht, wie mein Leben weitergehen soll. Ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam seit 2 Tagen nicht mehr im Traum gesehen. Wisst ihr, was das bedeutet, seit 2 Tagen nicht mehr im Traum gesehen? Das heißt, sie sieht ihn jede Nacht. Schaut mal, was ihr Bekümmernis war. Bitte sag mir, was ist dein Bekümmernis? Meine. Nein, ich habe ich hab nicht auf dich gezeigt. Was ist dein Bekümmernis? Am besten, ich gucke nach oben. Schaut mal, was ihr Bekümmernis war, dass sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik radiallahu an, er sagte, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 Jahre gedient. In einer Überlieferung 9 Jahre gedient. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, und er hat ihn am meisten geliebt, Anas ibn Malik radiallahu an, denn er war sein Diener und er hat es geliebt, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam alles zu besorgen, worum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebeten hat. Er sagte, nachdem er verstorben ist, habe ich ihn jede weitere Nacht im Traum gesehen. Allahu Akbar. Das ist eine großartige Gnade für diese Leute, weil Allah Azza wa Jal erkannte ihre Persönlichkeiten, liebe Geschwister. Die Propheten haben die besten Charaktereigenschaften besessen. Das bedeutet, diese Leute, sie sind mit Barmherzigkeit zu den Menschen gekommen und haben sie nicht schroff zu dieser Botschaft gerufen. Nicht mit einer expliziten Härte, sondern sie wollten, dass diese Menschen das Beste bekommen in ihrem Leben. Und das Beste ist, dass man sich vom Höllenfeuer rettet. Denn die Propheten hatten das meiste Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala und sie waren die Gottesfürchtigsten. Niemand von ihnen war da, der nicht zuvor auf die Knie gegangen ist, um Allah azza wa jal darum zu bitten, dass er ihn vor dem Höllenfeuer bewahrt, liebe Geschwister. Könnt ihr euch vorstellen, dass es Leute gab, die diese Propheten gehasst haben? Allahu Akbar. Ist das verständlich für uns, dass man Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasst? Wallahi, was muss das für ein Herz sein, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasst? Heutzutage schreiben sich manche den Islam zu, aber wenn sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam hören, erstmal machen sie nicht Salawat für ihn, Nummer 1. Nummer 2, sie reden über ihn, als wäre er ein ganz gewöhnlicher Mensch. Und Nummer 3, dass ihn befolgen, sehen sie als minderwertig an. Allahu Akbar. Schaut, wie viel Gnaden Allah Azza wa Jal euch gegeben hat, dass ihr wahrhaftige Liebe zu diesem großartigen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entwickeln könnt. Liebe Geschwister, eine weitere Eigenschaft, sie sind alle Propheten Allahs. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, La nufarriqu bayna ahadin minhum, wir machen zwischen ihnen keinen Unterschied. Was heißt hier Unterschied? Wer sagt mir das? Was heißt hier Unterschied, na? Wir machen keinen Unterschied bei ihnen im Traum, oder in der Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala im Paradies sind sie unterschiedlich. Sehr gut. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen, nicht bezüglich ihrer Rangstufe bei Allah. Wir kommen gleich dazu. Sondern wir sagen, alle Propheten sind Propheten von Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Frage, darfst du als Muslim sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist mein Prophet, aber an Moses glaube ich nicht? Antwort, du bist Kafir geworden. Und das ist im Übrigen eine wunderschöne Sache in unserer Religion. Wir wissen, es gab andere, die haben manche Propheten bestätigt und manche nicht. Wen kennt ihr? Unsere besten Freunde. Sie bestätigen manche Propheten, andere nicht. Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben sie bestätigt oder nicht? Nein. Moses bestätigen sie? Ja. Okay. Die Christen, bestätigen sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nein. Aber bestätigen sie Jesus, Isa? Ja. Schaut mal, subhanallah, was ist der Unterschied zwischen uns und diesen Irregegangenen? Na? Wir bestätigen alle Propheten. Allahu Akbar. Das ist ein wunderschönes Argument in der Dawah. Und Wallahi, derjenige, der einen reinen Verstand hat, einen Verstand, der noch nicht betrübt ist, der weiß ganz genau, das ist die wahrhaftige Religion. Warum sollen wir einen Propheten bestätigen und den anderen nicht, während Allah alle Propheten bestätigt hat? Ist das gerecht, liebe Geschwister? Deswegen, wir sagen als Muslime von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, alle Propheten sind die Propheten von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen. Sie sind alle Propheten Allahs, aber in der Rangstufe gibt es Unterschiede. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, تِلْكَ الرُّسُلْ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Und das sind die Gesandten. Wir haben zwischen ihnen Unterschiede gemacht. تِلْكَ الرُّسُلْ, das sind die Gesandten. فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Wir haben zwischen ihnen Unterschiede gemacht. Minhum, jetzt erklärt Allah weiter, minhum man kallama Allah. Unter ihnen gab es welche, mit denen hat Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen. Das bedeutet direkt gesprochen. Direkt gesprochen, denn Allah kann sprechen. Bei manchen Leuten, Allah kann weder sprechen, noch kann er hören, noch kann er sehen. Ich frage mich, welchen Gott betet der an? Wallahi al-Azim, betet er einen Gott an oder eine Götze? Antwort, eine Götze. Wenn Allah nicht sehen und nicht hören und nicht sprechen kann, dann subhanallah al-Azim, was haben wir dann für einen Gott? Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er sieht alles und er hört alles. Und Allah kann zu jeder Zeit sprechen, wann er will, was er will, wie viel er will. Das ist ein Konsens, ein Ijma' bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah, bei den Gelehrten, die auf dem wahrhaftigen Weg sind, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, تِلْكَ الرُّسُلْ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. Und einige von ihnen, mit ihnen hat Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen, sprich wie Musa a.s. Wen noch? Mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hat auch mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. Und einige von ihnen wurden um Rangstufen erhöht. Und wir wissen, dass manche Propheten etwas bekommen haben, was nie ein anderer Prophet zuvor bekommen hat. Was hat Suleiman zum Beispiel bekommen? Na, das Sprechen mit den Tieren. Suleiman, alayhi salam, er konnte die Tiere verstehen. Suleiman konnte die Tiere verstehen. Wen hat Allah subhanahu wa ta'ala Suleiman dienstbar gemacht? Wer waren die Helfer von Suleiman? Und das war nur für ihn gewesen? Die Djinn. Ein Djinn sagte zu Suleiman, er sagte, wenn du willst, dann werde ich dir den Thron von einer Königin bringen, in nur einen Moment, wo du mit deinem Auge zwinkerst. Die Djinn, sie haben eine gewaltige Kraft gehabt und Allah hat sie dienstbar gemacht. Für wen? Für Suleiman. Welcher Prophet hat noch besondere Gaben gehabt? Na? Isa a.s. Was konnte er? Was konnte Isa a.s.? Yusuf. Was konnte Isa a.s.? Was konnte er? Menschen heilen, sehr gut. Er konnte Tote wieder lebendig machen mit der Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier schaut mal, liebe Geschwister, warum reden wir über diese Themen? Als manche Leute gesehen haben, dass Isa a.s. Tote wieder lebendig gemacht hat, was haben sie Isa dann für Eigenschaften gegeben? Die Eigenschaften Allahs. Die Eigenschaften Allahs. Frage, hätte Isa alayhi salam die Toten wieder lebendig machen können, wenn Allah ihm diese Fähigkeit nicht gegeben hätte? Bilal? Also, ist er ein Gott? Antwort, natürlich nicht. Natürlich, die Propheten haben unterschiedliche Rangstufen. Sogar hat Allah subhanahu wa ta'ala sich Ibrahim alayhi salam und Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zu Freunden genommen. Allahu Akbar. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam und Ibrahim alayhi salam, sie haben die Stellung, dass sie Freunde Allahs sind. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung bei Imam Muslim, liebe Geschwister, Inna Allah takhadani khalila, kama takhada Ibrahim khalila. Wahrlich Allah, er hat mich zum Freund genommen, wie er auch Ibrahim alaihi salam zum Freund genommen hat. Allahu Akbar. Sie sind Freunde Allahs, subhanahu wa ta'ala. Was denkt ihr, welche Rangstufe das ist? Aber der Beste unter allen Propheten und Gesandten ist? Na, alle zusammen? Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Beweis, er sagte sallallahu alayhi wa salam in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi und sie ist sahih, wie Sheikh al-Albani sagt, Ana sayyidu waladi Adam. Ich bin der Führer von allen Kindern von Bani Adam, يوم القيامة, am Tage der Auferstehung, ولا فخر, und ohne angeberisch zu sein, sage ich dieses. Allahu Akbar. Er ist der Herr von allen Söhnen Adams, liebe Geschwister, das bedeutet der Führer unter ihnen, er hat die beste Stellung, aber der Erste, der bekleidet wird am Tage der Auferstehung, ihr wisst ja, liebe Geschwister, wir wissen, am Tage der Auferstehung werden die Leute nackt versammelt werden. Das heißt, du wirst nur nackte Leute sehen. Manchmal denkst du, hier Kudam ist schon Yawmul Qiyamah. Die sind ja auch sowieso alle nackt. A'udhu Billah, möge Allah uns bewahren. Sie werden nackt sein. Und was werden sie noch sein? Unbeschnitten und barfüßig. So werden die Menschen versammelt. Natürlich, das ist unangenehm. Schaut mal, wie Allah Azza wa Jalla uns zurückbringt, liebe Geschwister. Wallahi, macht euch nur ein Bild über dieses Ereignis. Du bist nackt, du bist schwach, du bist barfüßig und du hast keinen Helfer außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und in diesem Zustand wirst du abgerechnet. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Möge Allah uns an so einem Tag Sicherheit geben. Der Erste, der bekleidet wird von allen Menschen, ist wer? Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam wird der Erste sein, der bekleidet ist, liebe Geschwister. Dann noch eine weitere Eigenschaft von den Propheten. Allah azza wa jall macht sie siegreich. Jeder Prophet bekommt auch den Sieg von Allah. Man sagt vielleicht sofort, wie haben manche Propheten den Sieg bekommen, wo sie zum Beispiel in zwei Teilen zersägt wurden, wahrlich zersägt wurden und sie wurden umgebracht, wie Zakaria a.s. Was sagen wir ihnen, wo war der Sieg hier für diesen Propheten Zakaria? Was ist das für ein Sieg gewesen? Na? Er ist als Prophet gestorben, als Wahrhaftiger und als Schahid. Sehr gut. Er ist als Prophet gestorben, als Wahrhaftiger und auch als Schahid. Und rechtschaffen ist er sowieso. Was willst du noch mehr? Als die Schlacht von Uhud war und die Kuffar ausgerufen haben, Muhammad wurde getötet, Muhammad wurde getötet. Warum haben sie das gemacht? Um die Muslime zu schwächen. Um die Muslime zu schwächen, liebe Geschwister. Dann kam einer der Muslime. Er sagte, kämpft für das, wofür Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekämpft hat. Entweder die Shahada oder der Sieg. Und beides ist Sieg. Entweder die Shahada oder der Sieg. Und beides ist Sieg. Wenn sie den Sieg bekommen hätten, dann in der Dunya und in der Akhira. Und die Shahada ist für die Akhira, liebe Geschwister. Deswegen, wenn Propheten gestorben sind und sie wurden getötet, und viele Propheten wurden getötet, von wem? Von unseren besten Freunden, von Bani Israel. Sie wurden getötet, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Ha? فَلِمَ تَقُتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Warum habt ihr die Propheten Allahs getötet, wenn ihr tatsächlich wahrhaftig seid? hat Allah zu wen? Zu Bani Israel gesagt. Deswegen, diese Propheten, auch wenn sie gestorben sind, sie haben die Shahada mitgenommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. Allah hat bereits niedergeschrieben, ich und meine Gesandten, wir werden siegen. Das bedeutet, du bist in einer siegreichen Religion. Wisst ihr, wer der allergrößte Verlierer ist? Der die Siegergruppe kennt und er entscheidet sich für die Verlierer. Möchtest du dazugehören? Bitte schön. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen für alle Irrwege von Shaytan. Aber der wahre Weg, er wird dir den Sieg geben. Und das, wenn du den Islam annimmst und danach lebst und darauf hoffst, dass Allah Azza wa Jal dich nicht anders sterben lässt. Denn als Muslim, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Und sterbt nicht anders, denn als Muslime, Allah hat uns nochmal erinnert. Weil diese Dunya da draußen, die lässt uns schnell vergessen. Schöne Frauen, viel Geld, wunderschöne Autos. Wir vergessen die Religion Allahs, während wir ertrunken sind in den Genüssen, die nicht lange dauern, liebe Geschwister. Aber für diese paar Genüsse, die wir hier in dieser Welt erleben, müssen wir Jahre, vielleicht Jahrzehnte oder Jahrhunderte im Höllenfeuer brennen, damit Allah Azza wa Jal uns vor unseren Sünden reinigt. Möge Allah uns bewahren. Nein, sie werden immer ein gutes Ende haben. Sie und die Gläubigen, die ihnen dabei gefolgt sind, liebe Geschwister. Und wir beenden, indem wir zum Schluss darüber reden, was ist der Nutzen vom Glauben an die Propheten? Was haben wir davon, wenn wir an die Propheten glauben, liebe Geschwister? Erstmal, die Propheten, sie haben uns den richtigen Weg gezeigt, wie Allah Azza wa Jal von uns angebetet werden möchte. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam im Koran, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Und wahrlich, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, du leitest die Leute zum geraden Weg. Was heißt, du leitest die Leute zum geraden Weg? Du zeigst ihnen den wahren Weg auf, den Allah azza wa jal von ihnen einzig und alleine akzeptiert, wenn sie diesen geraden Weg bestreiten. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي. Dieses ist mein Weg, ich rufe zu diesem Weg. Wer hat hier etwas bemerkt bei dieser Aya? Wem fällt etwas auf bei dieser Aya? Sprich, dieses ist mein Weg, ein gerader Weg. Wem fällt etwas auf bei dieser Aya? Sprich, dieses ist mein Weg, ein gerader Weg. So. Das noch mal wiederholt wird, dass es ein gerader Weg ist, speziell. Es ist ein gerader Weg, Bilal? Du springst mich ja fast noch. Nein. Du meinst mein gerader Weg, Weg von allen Propheten, glaube ich. Also. Es gibt, man kann das in sehr, sehr leichten Sätzen sagen. Bilal? Es gibt nur einen Weg zur Wahrheit. Oder wie viele Wege gibt es? Wie viele Wege gibt es? Ha? Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah, er ist der Beschützer von den Gläubigen, er führt sie von den Finsternissen. Finsternissen, Einzahl, Mehrzahl? Mehrzahl. Von den Finsternissen zum Licht. Einzahl, Mehrzahl? Einzahl. Allahu Akbar. Die Wege der Finsternisse sind viele. Deswegen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi Er hat eines Tages den Sahaben etwas lehren wollen. Er machte einen geraden Strich auf dem Boden, er zeichnete ihn ein und dann zeichnete er Abzweigung von diesem Weg und er sagte, bei diesen Wegen der Abzweigung sitzt an jedem Kopf ein Shaitan, der die Menschen zu dem ruft, was sie in die Irre führt. Aber der gerade Weg ist klar. So wie es nur eine einzige richtige Religion gibt, so gibt es auch in dieser Religion des Islam nur einen geraden Weg, den man bestreiten kann. Und deswegen lernen wir ihn hier. Möge Allah Azza wa Jal uns das Wissen nützlich machen. Er sagt zum Propheten Muhammad sallam, wahrlich, du leitest die Leute zum geraden Weg. Das bedeutet, du zeigst ihnen die Wahrheit auf. Und jeder soll dann entscheiden, welchen Weg er bestreiten will. Kennt ihr nicht viele Muslime, die wollen sozusagen diesen geraden Weg nicht bestreiten. Die suchen immer, was für Wege? Schleichwege. Obwohl er kennt die Wahrheit. Er kennt die Wahrheit. Jetzt zum Beispiel ein Muslim erfährt, Allah Azza wa Jal hat ihm die Zinsen verboten. Was versucht er dann, wenn er das weiß? Hält er sich daran? Er sagt, Allah hat das gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt, aber was macht er danach? Na? Er sucht nach einem Sheikh, der ihn interpretiert. Er sucht Schleichwege. Dann sagt er, nee, das sind keine Zinsen. Der Bankberater hat mir gesagt, das sind Vorteile. Mashallah. Mashallah. Bani Israel, bitte. Das sind die Methodik von Bani Israel. Oder einer, der will Zina machen, wal'iyadu billah, der will Zina machen mit einer Frau, etwas, was Allah Azza wa Jal und sein Gesandter nicht erlaubt haben, dann weiß er, dieses ist verboten. Also was macht er? Der geht zu einem, und letztens kam einer zu mir, er hat mir gesagt, ja, er hat einen Khodja gefragt, dieser Khodja wurde gefragt, ob man Zina machen darf, so sagte der Khodja, nur wenn es mit einem Kondom ist. A'udhu billah. Schaut mal, Wallahi al-Azim, ja, ihr lacht, aber genau das sind die Wege von wem? Von Bani Israel. Das sind die Wege von Bani. Er kennt die Wahrheit, er weiß, dass es eigentlich so. Ich meine, wollen wir uns selber betrügen, liebe Geschwister? Wissen wir, dass wenn wir nicht beten und nicht fasten und nicht das Gute machen, wissen wir, dass wir ins Höllenfeuer kommen? Antwort? Okay, aber was sagen wir dann zu uns selber? Du hast doch ein weißes Herzchen. Ja, dann holt er noch ein bisschen Ajax und poliert seine Brust, damit er wirklich dran glaubt. Ist das der richtige Weg? Ist das der Weg der Tugendhaften? Antwort? Nein. Aber er will sich betrügen, obwohl er weiß, dass wenn er nicht betet und nicht fastet und nichts vom Islam macht, was bestätigt er hier überhaupt? Was bestätigt? Eine Frau, sie weiß, sie muss den Hijab tragen. Aber dann sagt sie, nein, wenn die Hose etwas breit ist, dann ist das in Ordnung. Und die Stöckelschuhe sollten nur einen Meter lang sein und nicht einen halben Meter. Möge Allah uns bewahren. Deswegen, man kennt den geraden Weg, aber man schummelt und betrügt sich selber, bis zum Schluss der Weg, den man bestreitet, gerade oder schief ist. Schief, liebe Geschwister. Und dieser Weg führt er ins Paradies oder ins Höllenfeuer. Sagt man ja, das ist schwer hier, unsere Religion zu praktizieren, dann sage ich eine andere Gegenfrage. Möchtest du das Paradies umsonst bekommen? Ich habe eine ehrliche Frage. Und bei Allah, wenn jemand sich dafür meldet, ich werde nicht sauer sein auf ihn. Denkt einer, und der kann sich ruhig melden, das Paradies wird einem geschenkt, der soll sich melden. Wer glaubt, das Paradies wird einem geschenkt? Wer glaubt das? Also, wenn jeder das von uns weiß, lebt er danach? Das erste ist schon mal gut, dass wir Einsicht haben und das verstehen. Aber jetzt kommt das viel Wichtigere. Die Praktizierung, liebe Geschwister. Wir alle wissen, dieser Weg ist der richtige. Und wenn 1000 Kuffar zu uns kommen und sagen, ihr seid Extremisten und Terroristen und was weiß ich. Wir wissen, das ist der richtige Weg. Wir wissen das, liebe Geschwister. Und wir wissen, dass sie Kuffar sind. Und Allah hat sie uns beschrieben, dass sie uns versuchen werden, von diesem Weg abzuhalten. Weil das der richtige Weg ist. Aber jetzt ist die Frage, du weißt, was die Wahrheit ist. Wirst du dieser Wahrheit, wirst du diese Wahrheit verfolgen oder wirst du dich von den Kuffar in die Irre führen lassen? Wallahi, erniedrigt ist der, der sich von Leuten in die Irre führen lässt, die nie eine Religion vorher gehabt haben. Möchtest du zu ihnen gehören? Möchtest du zu ihnen gehören? Wallahi, Bruder, ich als ein Bruder, der dich für Allah liebt, ich empfehle dir nicht, dass du diesen Weg gehst. Denn es wird der Tag kommen, wo du dieses Höllenfeuer mit eigenen Augen siehst. Und wenn du es siehst, dann sagst du, Rabbi rji'un, oh mein Herr, lasse mich zurück zur Dunya gehen. Warum? La'alli a'malu salihan fima tarat. Damit ich wieder das machen kann, damit ich Gutes machen kann, was ich vorher nicht gemacht habe. Wird Allah dir das zulassen? Kalla, tausendmal nein. Innaha kalimatun huwa qailuha. Das ist nur ein Wort, was dieser Lügner spricht. Er sagt das jetzt nur, warum? Weil er in einer brenzligen Situation ist. Aber hier hast du doch gewusst, dass das der gerade Weg ist. Jetzt erst bist du weich geworden, wo du das Höllenfeuer mit eigenen Augen siehst. Wir brauchen das Höllenfeuer nicht zu sehen. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns das beschrieben, liebe Geschwister. Er sagte uns in einer Überlieferung, das Höllenfeuer ist 69 Mal heißer als das Feuer hier in dieser Dunya. In einer anderen Überlieferung 99 Mal heißer. Willst du es noch? Ich meine, was willst du sehen? Weißt du nicht, wie das Feuer hier ist? Als ob Allah uns das Beispiel hier gegeben hat. In der Dunya das Feuer, damit wir verstehen. Damit wir verstehen. Und das ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns über dieses Feuer etwas gesagt hat. Denn wenn wir Yawmul Qiyamah zu ihm zurückkehren, dann können wir nicht sagen, wir wussten von nichts. Allah hat uns nicht in die Irre gehen lassen, liebe Geschwister. Wenn er uns die klaren Beweise gezeigt hat, dann eine großartige Gnade von ihm. Aber wir wollten diese Beweise nicht annehmen. Und deswegen sind die Propheten gekommen, damit sie dir die Wahrheit erklären, damit du am Tage der Auferstehung vor Allah, was nicht mehr hast, eine Ausrede. Damit du keine Ausrede mehr vor Allah subhanahu wa ta'ala hast. Deswegen, liebe Geschwister, dieser Nutzen von den Propheten für uns ist, dass sie uns den geraden Weg aufgezeigt haben. Dass sie uns gesagt haben, was Allah azza wa jal liebt und was Allah azza wa jal nicht liebt. Denn ihr müsst euch vorstellen, stellt euch vor, Allah azza wa jal hätte uns Dienern einfach befohlen, oh meine Diener, ihr müsst mir dienen, so wie es mir gefällt, aber er hätte uns nicht gesagt, wie es ihm gefällt. Hätten wir dann ein Problem? Ja, Wallah. Dann hätten wir ein Problem. Aber was hat Allah gemacht? Er hat uns Gesandte geschickt. Diener geschickt, liebe Geschwister, die Wallahi al-Azim den schwersten Job gehabt haben. Ja, Wallah. Sie haben den schwersten Job gehabt. Und zwar, dass sie den Menschen den richtigen, geraden Weg aufzeigen. Nur wer recht geleitet ist, kann zum richtigen Weg leiten. Und die Propheten waren alle recht geleitet. Möchtest du dich von einem Irregehenden leiten lassen? Du weißt, er ist in der Irre und er wird dich in die Irre bringen. Denn es gibt manche Leute, sie sagen dir, nein, ich werde Taten machen und dann werde ich zu Allah zurückkehren und es wird schon gut gewesen sein, was ich gemacht habe. Schaut mal, was Allah Azza wa Jal über diese Leute sagt. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Sollen wir euch sagen, wer die größten Verlierer sein werden? Wer die größten Verlierer sein werden, الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Diejenigen, deren Taten, die sie gemacht haben auf dieser Erde, alle zunichte sind, vereitelt sind, keinen Wert haben. Warum? وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Und sie dachten, diese Leute, dass ihre Taten sie in das Paradies führen werden. Aber tatsächlich waren sie was? Die größten Verlierer. Das heißt, ein Prophet, wenn er dir nicht zeigt, was Allah liebt und was Allah nicht liebt, dann wirst du zu diesen Leuten gehören. Du denkst, du wirst bei Allah belohnt, aber tatsächlich wirst du bei Allah was sein? Ein Verlierer, liebe Geschwister. Deswegen zeigen wir unsere Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir diese Propheten nicht leugnen. Und ihnen folgen, Schritt für Schritt. Wallahi al-Azim, wenn ihr wüsstet, wie die Sahaba radiallahu anhum dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt sind, dann denkt ihr, das ist nicht normal. Sie haben manchmal an selben Stellen, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihnen etwas erzählt hat, dann hat er manchmal gelacht. Als sie, diese Sahaba, einen anderen diese Überlieferung erzählt haben, vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, genau an dieser Stelle haben sie genau gelacht wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie haben genau dasselbe gemacht. Ibn Umar radiallahu an, der hat einmal gesehen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich an einer Stelle gebückt hat, damit er durchkommt. Als Ibn Umar an dieser Stelle immer vorbeikam, hat er sich auch gebückt. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Das bedeutet, diese Leute haben verstanden, wenn ich dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folge, er ist doch ein Gesandter Allah. Dann werde ich den Weg des Erfolges bestreiten, liebe Geschwister. Und Wallahi al-Azim, und damit schließen wir ab. Jeder sollte wissen, die Propheten hatten die schwerste Aufgabe gehabt und sie verdienen deswegen den gesamten Respekt von uns, indem wir nicht einen schlechten Buchstaben, ich sage nicht Wort, indem wir nicht einen schlechten Buchstaben über diese Propheten sagen, liebe Geschwister, und wir geben ihnen ihre Stellung, die ihnen gebührt. Schaut diese kleinen Probleme, die wir hier in diesem Land haben, weil wir den richtigen Weg bestreiten. Wollen wir unsere Probleme vergleichen mit der Botschaft der Propheten? Willst du das einmal vergleichen? Denkst du, diese paar Probleme, die du hast hier in diesem Land, weil du auf dem richtigen Weg bist, Glaubst du, das ist dasselbe, wie eine Botschaft zu tragen von einem Propheten, liebe Geschwister? Schau bei deiner eigenen Familie. Wenn du ihnen etwas Gutes ans Herz legst, dass sie etwas Gutes praktizieren sollen, du siehst, wie sie dich bekämpfen. Wie lange machst du das mit deiner Familie? 2 Tage? 5 Tage? Vielleicht 14 Tage? Wenn du gut bist. Und ich rede hier wirklich über Leute, die viel Geduld haben. Aber die Propheten, sie hatten nicht nur eine begrenzte Dauerzeit, sondern sie mussten immer den Leuten das Gute beibringen. Schaut mal, manch einer sieht manchmal einen Bruder falsch beten. Dann sagst du ihm, ach, geh hin und sag ihm das. Auf gute Art und Weise. Es ist für ihn unangenehm, richtig? Ist das leicht? Antwort? Nein. Aber es war die Aufgabe der Propheten, damit sie immer die Fehler, die Leute gemacht haben, korrigieren. Das Korrigieren von Fehlern, das hassen die meisten Menschen. Die meisten Menschen hassen es, wenn du zu ihnen hingehst und ihnen sagst, das ist falsch, oh mein Bruder. Ich sage, abgesehen davon, dass es Leute gibt, die das mit einer falschen Methodik machen. Was ist das für eine Art? Sagt, ja, wallah, ich schäme dich. Wer hat dir das beigebracht? Hat der Prophet so mit den Menschen geredet? Niemals. Der Prophet war immer sanft und milde und Barmherzigkeit und er hatte nur einen einzigen Wunsch gehabt, dass jede Seele sich vom Höllenfeuer rettet. Deswegen unser größter Respekt dient diesen großartigen Gesandten, liebe Geschwister, die sich wirklich ins Zeug gelegt haben, damit wir auf dem richtigen, geraden Weg kommen. Und wir müssen dem Propheten Muhammad s.a.w. folgen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ. Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben. Wenn du möchtest, dass Allah dich liebt und dir deine Sünden vergibt, dann musst du nur eine einzige Sache machen. Du musst Muhammad folgen. Es bleibt dir keine andere Möglichkeit. Aber um ihm zu folgen, musst du erstmal lernen, wie er Allah angebetet hat. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk.